Impuls. Raum fürs eigentliche Haben. Dankbar bin ich gegenüber jenen Menschen geblieben, welche mir gegenüber immer wieder einmal selbst mit Umsicht und Güte aufgetreten sind.